Können jene, die am Nächsten nicht verzeihen, hoffen, dass Gott ihnen verzeiht? Jene, die am Nächsten nicht verzeihen, haben keinerlei Grund zu hoffen, dass Gott ihnen verzeiht. Umso mehr, als sie sich selbst verurteilen, indem sie zu Gott sagen, dass ihnen so verzeihen möge, wie sie dem Nächsten verzeihen. Das ist ein großes Geheimnis, dass trotzdem unter den Christen, den Katholiken, so viel Feindschaft oder Nachtragen von Sünden oder Verfehlungen gegeben hat, obwohl es ja ausdrücklich im Vaterunser erwähnt wird. Es ist also unmöglich, dass man vom lieben Gott Verzeihung erbittet, selbst in der Beichte, wenn man den anderen nicht verzeiht. Nur in dem Maß, wie man anderen auch verzeiht oder zu verzeihen bereit ist, kann man selber von Gott die Verzeihung erhoffen und erbitten. Muss ich schon zu Herzen nehmen.